in irgendeiner Weise forciere es, diesen Mann näher kennenzulernen. Nun ist das aber ein doppeltes Problem, nämlich du gehst ja, du würdest deine Frau fremd gehen, das ist ja jetzt völlig egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Richtig. Und es stellt sich die große Frage deiner sexuellen Identität, ne? Ja, das ist wahr. Dennoch finde ich, dass man so etwas sehr ernst nehmen sollte, wenn du solche Gefühle hast und dir sehr viel Gedanken darüber machst. Vermutlich geht dir das ja sehr viel im Kopf rum, ne? Ja, wie soll ich diesem Mann dann gegenübertreten? Manfred, ich unterbreche eben unser Gespräch kurz und begrüße ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind ein bisschen später heute dran, ich bitte um Entschuldigung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich unterhalte mich gerade mit Manfred. Manfred ist 31 Jahre alt, Bauarbeiter, seit 6 Jahren verheiratet und schlägt sich jetzt mit dem Gedanken rum, sage ich mal so, dass er vielleicht irgendwie eine schwule Ader hat. Und es gibt einen Arbeitskollegen, für den er sich sehr interessiert, aber er weiß jetzt nicht so richtig, wie er weitermachen soll und wie das weitergehen soll. Du hast über Schwule so unter 4 Augen mit dem noch nicht geredet, Manfred, ne? Also wenn ich mit dem allein bin, dann ist er... dann wirkt er total natürlich und er wirkt auch irgendwie sensibel, ne? Mhm. Also wenn ich mit ihm zusammen rede, im Kreis, deshalb, der ist absolut nicht wiederzuerkennen. Mhm. Was hältst du denn davon, von der Idee, wenn du versuchen würdest, erstmal jetzt abgesehen von allen erotischen Hintergedanken, eine Freundschaft zu dem aufzubauen? Eben, dass ihr euch privat trefft, dass ihr mal gemeinsam, ihr beide, was unternehmt. Ja, aber wie soll ich das denn mit meiner Frau vereinbaren? Ja, du kannst doch erstmal mit dem Kumpel mal was unternehmen und dich mit dem treffen, das geht doch. Ja, das ist richtig, aber immer noch, im Hintergedanken ist es immer noch, dass es vielleicht mehr wird. Mhm. Gut, das meine ich aber auch. Also ich denke schon, dass, dass du dieses experimentieren solltest mit dir. Was ist da mit dir los und wie gewichtig ist das? Und ich würde deshalb an der Stelle schon mal versuchen, mit dem Mann näheren Kontakt aufzunehmen. Und dann halt mal abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt und wie stark deine Neigung wird. Es kann ja sein, dass das ein spätes Coming-out ist und du wirklich ganz in die andere Richtung dich entwickelst und dementsprechend auch eine Liebe, ein Liebesgefühl vielleicht empfinden kannst für den Mann. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ja, was passiert, wenn es beides ist? Was passiert, wenn ich für den Geist, wenn ich für mich einfach meine Frau brauche, aber ich sexuell immer noch mehr zu dem Mann neige. Das ist dann zu beraten. Aber ich glaube, dass du erstmal jetzt den Schritt machen musst, um auch die Gedanken aus dem Kopf zu kriegen oder Klarheit über dich zu kriegen. Deswegen finde ich, du musst jetzt irgendwas handeln und nicht nur darüber nachdenken und grübeln. Mhm. Ist ja natürlich eine heikle Sache, ist mir schon klar, ist mir völlig klar. Deswegen würde ich auch ganz vorsichtig mich da annähern und da nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal versuchen, eine Freundschaft aufzubauen und mal vorsichtig rantasten an die Sache. Ja. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg oder viel Glück, viel Erfolg für dich, für deine Entwicklung. Mhm. Manfred. Ja. Alles danke. Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Yvonne und Yvonne ist 26. Mhm, hallo. Mhm. Yvonne, dein Thema. Mein Thema ist, dass ich vor einigen Jahren als behinderte Austauschschülerin in den Vereinigten Staaten gewesen bin. Mhm. Was für eine Behinderung hast du? Ich sehe nicht. Mhm. Das war ein sehr elitäres Schulprogramm. Mhm. Wir hatten dort Gastfamilien und mein Gastvater hatte nur mich, auch keine eigenen Kinder und hat mich vergewaltigt und misshandelt und er hat auch am Ende versucht, mich umzubringen. Wie bitte? Also ich war dann 2 Jahre im Krankenhaus eigentlich. Was hat er denn gemacht? Was er gemacht hat? Ja. Also er hat mich vergewaltigt, er hat mich mit kochendem Wasser überschüttet, er hat mir, ja, er hat mich geschlagen, er hat mich gewürgt, er hat mir oft beschrieben, wie es wird, wenn er mich dann umbringt, was er dann macht, wenn ich tot bin. Und was macht er dann? Was wollte er machen? Das wird hier wohl juristisch. Wie bitte? Das wird hier wohl juristisch, habe ich gesagt. Das wird wohl juristisch? Ja. Wie meinst du das? Er hat gesagt, er würde mich zerteilen und in die blauen Plastiksäcke verpacken, in denen sie ihren Müll rausstellen. Das hat er gesagt. Und ich weiß auch, dass er es gekonnt hätte. Und aber es gab ja auch noch eine Frau in dieser Familie, ne? Ja. Hat die von all dem etwas mitbekommen? Ja, die hat immer den Polizeifunk abgehört, wenn ich mit ihm alleine war. Wie, die hat den Polizeifunk abgehört? Das heißt, die hat gar nichts mitbekommen von dem, was... Die hat ein Gerät gehabt, womit sie den Polizeifunk abgehört hat. Mhm. Und später hat man mir gesagt, dass sie das wahrscheinlich getan hat, um halt zu wissen, ob jemand da Meldung macht. Ach so, das heißt, die war mit eingeweiht in die ganze Angelegenheit. Ja. Mhm. Wie lange warst du in dieser Gastfamilie? Moment, von Oktober bis Ende Mai. So lange? Ja. Und wieso hast du das so lange über dich ergehen lassen? Das war ein sehr elitärer Laden, sag ich mal. Man konnte da, also vor Gericht hat später, ich habe ihn dann später angezeigt, hat jemand gesagt, es war nicht ein Ort, wo man den Schuh runterrennt und Hilfe, Hilfe, Vergewaltigung ruft. Also man hatte einfach niemand, mit dem man sprechen konnte. Oder ich dachte, ich hätte niemand. Und er hat einen auch isoliert. Man durfte nicht telefonieren, man durfte nicht Deutsch sprechen, man durfte niemanden einladen. Mhm. Ich durfte nie, nie, niemals alleine im Haus sein. Ich durfte nicht alleine mit seiner Frau in einem Zimmer sein. Gab es denn nicht andere ausländische Mitschülerinnen oder Kolleginnen, mit denen du in irgendeiner Weise Kontakt hättest aufnehmen können? Ja, aber ich dachte, dass sie mir nicht helfen würden können. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Was du da erzählt hast, ist so schrecklich und so grauenhaft. Versucht man da nicht alles, um irgendwie Hilfe zu kriegen und um auf sich aufmerksam zu machen? Nein, weil man in ein solches Abhängigkeitsverhältnis und in solch eine Schuld gebracht wird. Er hat immer gesagt, ja, du bist ja sowieso behindert und ich zeig dir jetzt mal hier, wie das geht mit dem Sex und so und du kriegst da sonst eh keinen ab und sei doch dankbar für das, was ich tue und dich liebt sowieso keiner außer mir. Und ich meine... Aber du hast doch dann... Moment. Wir hatten keine Mobilität dort als Nichtsehende. Mhm. Wenn ich eine Tube Zahnpasta brauche, muss ich hinterher mit ihm ins Bett gehen dafür. So ist das. Du bist während dieser Zeit durch die Hölle gegangen. Wenn du so sehen willst, ja. Ja, das sage ich so. Das empfinde ich so nach dem, was du erzählst. Ja. Und du hast doch dann auch ständig Todesangst gehabt. Ja, immer. Er hat auch oft nachts mich aus dem Bett geholt um 3 Uhr früh oder so und hat gesagt, ich fahre dich jetzt weg und bring dich um. Und ich habe ihm das geglaubt. Du sagst von Oktober bis Mai. Mhm. Wie hat sich das dann im Mai dann aufgelöst? War dann diese Zeit um oder? Nein, wir hatten einen Autounfall zum Glück. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und man hat alle Verletzungen gefunden, auch die, die er mir zugefügt hat. Also manche waren schon ein bisschen älter. Du hast gerade gesagt, es ist zu voyeuristisch. Wenn ich zu indiskret frage, dann bremse es einfach ab. Trotzdem möchte ich dich fragen, um mir da auch ein Bild zu machen, welche Verletzungen du hattest. Würgemale, Verbrennungen, Rippenbrüche, Blutergüsse. Er hatte mir auch Nadeln unter die Fingernägel gesteckt am letzten Morgen, als ich dort war. Das ist ja unglaublich. Und die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Ich habe ihn dann angezeigt, als ich zurück war, damit er keine anderen Mädchen mehr bekommt, weil er mir schon gesagt hat, er möchte wieder andere Mädchen haben. Also Yvonne, im Krankenhaus hast du dann doch schon den Mut gefasst und hast dann auch den Ärzten gesagt, was da vorgefallen ist. Ja. Und daraufhin kam dann kam die Anzeige ins Rollen. Ja. Mhm. Und dann hat es eine Hauptverhandlung gegeben. Ich habe da auch ausgesagt über mehrere Tage, wobei man sich das natürlich, also es war in Amerika, muss man sich das vorstellen mit Fernsehkameras und öffentlich und allem drum und dran. Also manchmal frage ich mich heute selber, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht und ich bin auch froh drüber. Wie ist das Verfahren denn ausgegangen? Er ist schuldig gesprochen worden in allen Punkten der Anklage. Mhm. Und hat Revisionsanträge gestellt, die wurden alle abgelehnt, aber während der ganzen Zeit war er noch frei auf Kaution, obwohl die Staatsanwaltschaft das versucht hat zu verhindern. Dann hat er versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren zu beantragen, weil er seinen eigenen Anwalt für unqualifiziert erklären lassen wollte, ist jetzt auch egal. Er war jedenfalls immer noch frei in der ganzen Zeit und vor 2 Wochen hat er ein geistig behindertes Mädchen umgebracht. Das hast du erfahren hier in Deutschland? Ja. Und letztendlich wurde das Urteil immer noch nicht vollzogen, vollstreckt. Nein. Also er war immer noch auf freiem Fuß. Mhm. Mhm. Und wie hast du das jetzt erfahren, dass da ein Unglück passiert ist, dieses? Von den Behörden dort, weil die halt gesagt haben, wenn es einen Prozess gibt für dieses Mädchen, dass ich da vielleicht dann aussagen soll, was ich auch tun werde. Also im Moment weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Das heißt, wenn das jetzt nicht so verzögert worden wäre, hätte dieses Mädchen noch leben können. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, er ist in der Lage, das zu tun. Er hat mir beschrieben, wie er es mit mir machen würde. Er hat mir auch von anderen Mädchen erzählt. Ich weiß nicht, ob das Fantasie war oder Realität. Ich habe das alles weitergegeben. Yvonne, während dieser Zeit, ich gehe mal davon aus, dass du hier in Deutschland noch Freunde oder Verwandte hattest. Ja. Hast du auch Eltern noch? Ja. Ja. Hast du denn mit denen keinen Kontakt gehabt während der Zeit? Man durfte eigentlich keinen haben. Er hat das alles unterbunden. Man durfte nicht mit denen sprechen. Aber dann haben die sich dann da keine Sorgen gemacht? Doch, ich glaube, also an diese Male, wo ich mich erinnere, entweder sie haben geschrieben oder einmal die Mama hat angerufen und ich habe nur noch geweint am Telefon. Und mein Gott, ich meine, klar, du kannst denken, es ist was ganz Schlimmes, aber du kannst auch denken, ja, die hat einfach Heimweh und die Mama hat einfach gedacht, ich hätte halt Heimweh. Machst du deinen Eltern im Nachhinein Vorwürfe, dass sie da nicht klarer vorgegangen sind? Nein. Lebst du jetzt wieder bei deinen Eltern? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Jetzt sag mal, du erzählst das alles relativ cool. Ich habe das schon so in so vielen Polizeiverhören und vor Gericht erzählt. Wie gehst du denn mit diesen schrecklichen Erfahrungen um? Hast du eine psychologische Betreuung jetzt hier in Deutschland? Hast du? Also ich glaube, ich war auch unter anderem so lange im Krankenhaus, also für die ganzen physischen Dinge hätte vielleicht ein Jahr gereicht, aber für das, dass man sich überhaupt wieder in die Welt traut und als nicht sehender Mensch musst du auch den Leuten mehr Vertrauen entgegenbringen als sehender Mensch. Ich meine, hast du das Gefühl, dass dieser Mann dich zerbrochen hat? Nein. Das heißt, du bist optimistisch, dass du, wenn es auch sehr schwer ist, dass du das schaffen wirst, damit das zu bearbeiten und damit ins Reine zu kommen. Ja, also im Moment. Respekt, finde ich extrem, ich habe Respekt vor, nach dem, was du geschildert hast. Ja, das ist sehr nett. Im Moment bin ich etwas zerschlagen wegen dessen, was er getan hat, weil ich immer denke, ich hätte das auch sein können. Was wünschst du diesem Mann jetzt? Ich weiß, dass er nicht frei ist und dass er niemals frei sein wird, egal ob er ins Gefängnis kommt oder nicht. Hast du diesen Mann? Nein. Würdest du ihm die Todesstrafe wünschen? Nein. Welche Strafe hieltst du für angemessen? Ja, schon, dass er eingesperrt wird und es da nicht besonders gut hat und im Grunde schon auch, dass er nicht mehr rauskommt oder dass er dort dann stirbt. Also er ist schon etwas über 60 Jahre alt und man hat mir von der Staatsanwaltschaft klipp und klar gesagt, er wehrt sich auch deswegen so gegen seine Inhaftierung, weil er weiß, dass er da nicht mehr lebend rauskommt, weil diese Staatsgefängnisse sind für den Schänder einer behinderten Frau kein Zuckerschlecken. Das glaube ich. Du hast gerade das selbst so gesagt, dass man als Behinderter natürlich und als Nichtsehender noch mehr Vertrauen haben muss den Menschen gegenüber, um sich zurechtzufinden in der Welt. Ja. Hast du das Gefühl, dass du im Moment überhaupt Vertrauen aufbauen kannst zu Menschen, nachdem was passiert ist? Sagen wir mal, nachdem nur das war, was mit mir war, habe ich das langsam wieder gelernt, weil sonst ist die Lebensqualität einfach zu eingeschränkt. Du kannst dir dann überlegen, was willst du noch machen im Leben, was willst du erreichen? Und da gibt es bestimmte Dinge sind auch nicht mehr möglich, aber immerhin kannst du in den Laden gehen und einkaufen oder ich weiß nicht was, in die Stadt fahren, ins Kino gehen, ich weiß es nicht, was du halt willst. Jetzt gerade ist es halt schwer wegen dem, was dem anderen Mädchen passiert ist. Ist es jetzt so, dass du jetzt auch nochmal in die Staaten musst, um auszusagen? Jetzt nach dem neuen Unglück? Möglicherweise schon. Welche Gefühle hast du dabei? Dann wird das ja nochmal alles aufgekocht und du musst wieder alles erzählen. Sagen wir mal, er möchte ja zwei Sachen eigentlich. Also er hat eigentlich ein Wiederaufnahmeverfahren gestellt für meinen Fall. Da würde ich nicht wieder aussagen. Weil ich keine Lust mehr hätte, mich von seinem Verteidiger auseinandernehmen zu lassen. Ich meine, die fragen dich alles unter der Sonne von, wie hat das Sperma geschmeckt bis ich weiß nicht wohin. Also es ist wirklich erniedrigend, das möchte ich nicht mehr machen. Und für das andere Mädchen würde ich aussagen, auf jeden Fall. Bist du so rein physisch, körperlich jetzt wieder einigermaßen fit und gesund? Naja, es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich nicht mehr reparieren, aber wenn man innerlich nicht mehr dieselbe Person ist, warum soll man äußerlich dieselbe Person sein? Darf ich dich fragen, was sich nicht mehr reparieren lässt? Physisch? Ja, also eine Niere musste mir entfernt werden, die Milz musste mir entfernt werden. Das bekommt man nicht mehr zurück. Hm. Ich weiß nicht, noch nicht, ob ich mal Kinder bekommen werde, können werde. Ich hoffe es, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Und ja. Ivan, ich muss sagen, dass mir das absolut jetzt ans Herz geht, was du da erzählst. Ich glaube, ganz vielen Leuten auch, die dir zuhören. Was soll ich jetzt machen? Nein, gar nichts. Ich sag's dir nur. Ich kann verstehen, dass du da so sachlich drüber sprichst. Du hast es ja auch erklärt, weil du so oft schon drüber gesprochen hast. Aber ich kann jetzt nicht so sachlich darauf reagieren. Ja. Sag mir mal, warum du hier angerufen hast und mir das erzählst. Weil ich im Moment nicht weiß, was ich tun soll. Bist du im Moment denn in psychologischer Betreuung? Das geht so. Was heißt das denn? Nicht so intensiv. Also ich muss das mal wieder ändern. Also jetzt, ich selber bin jetzt eigentlich nur noch so alle 4 bis 6 Wochen in Betreuung, aber ich glaube, ich muss wieder ein bisschen öfter. Ich glaube das auch. Hast du denn einen guten Psychologen? Also ja. Dem du vertraust auch? Ja, aber verstehst du, das andere Mädchen ist jetzt tot. Ich hätte das auch sein können. Ich habe meiner eigenen Mutter das nicht erzählt, weil ich glaube, dass sie das nicht ertragen würde. Und ich kann es selber kaum ertragen. Ich kann fast überhaupt nichts mehr essen, weil ich immer dran denken muss, was er mit ihr gemacht hat. Mhm. Also weil ich immer denke, er hat so mit ihr gemacht, wie er es mir immer gesagt hat, dass er sie halt zerteilt, wenn sie tot ist. Das weiß ich aber nicht. Ich kann überhaupt nichts mehr. Du kannst doch dann auch gar keinen normalen Alltag leben im Moment, ne? Jetzt ist es gerade ziemlich schwer, obwohl ich das von mir so nicht kenne. Ich bin immer jemand, eigentlich dachte ich, dass ich mich zusammenreißen könnte, aber jetzt gerade ist es ein bisschen Essig mit dem Zusammenreißen. Was machst du den ganzen Tag über? Was ich mache? Also eigentlich arbeite ich als Übersetzerin und Dolmetscherin, jetzt gerade kann ich nicht arbeiten. Ich weiß es nicht. Du beschäftigst dich den ganzen Tag damit. Du hast es immer im Kopf. Also die letzten 2 Tage lag ich im Bett und hatte solche Schmerzen überall, dass ich mir weder Tabletten holen, noch meine Katze füttern, noch ans Telefon gehen konnte, weil ich mich nicht mehr rühren konnte. Es ging nicht mehr. Hast du denn ein paar Menschen, die sich so um dich kümmern? Ich glaube, ich müsste sie mal fragen, dann würden sie es bestimmt machen. Sagst du auch heute deiner Mutter nicht alles? Du hast gerade schon gesagt, du hast ihr nicht erzählt. Nein, ich sag ihr nicht. Ich sag ihr auch nicht alles, was er mir angetan hat, weil ich Angst habe, dass sie das nicht erträgt und dass ich sie dann trösten müsste. Und ich glaube, dafür bin ich die Falsche. Hast mir das, glaube ich, auch. Hast du deinem Psychologen das alles erzählt? Ja, da ging es meistens eher darum, wie es heute ist und wie ich jetzt besser leben kann. Und ich glaube, das war auch richtig so. Bin ich jetzt der Erste, dem du das so erzählst, so hier in Deutschland? Nee, eine Freundin von mir weiß es noch, aber sonst bist du der Erste. Ich glaube so sehr, Yvonne, dass du so dringend, wenn nicht täglich, aber auf jeden Fall wöchentliche Hilfe von einem Psychologen brauchst. Einen Menschen, der sich intensiv um dich bemüht. Vielleicht sogar in einer psychosomatischen Klinik. Aber das hatte ich doch schon alles. Aber vielleicht war es nicht gut und vielleicht waren es nicht die richtigen Leute. Ich glaube niemals, dass du... ich will dich nicht entmutigen, du scheinst wirklich eine sehr starke Frau zu sein, aber mit so viel Unglück allein zurechtzukommen, das schafft kein Mensch. Und warum kommt jetzt alles zurück? Warum tut er das jetzt und alles kommt zu mir zurück? Eben, das sind diese Fragen, die du eben in langen Sitzungen, in langen Gesprächen mit einem Fachmann besprechen musst. Guck mal, wir führen hier ein Radio-Fernseh-Interview. Das ist für unsere Verhältnisse sehr lang schon. Wir reden jetzt 15 Minuten, aber es ist nichts für dein Schicksal. Du musst jemanden haben, der sich richtig Zeit für dich lässt und wo du stundenlang erzählen kannst und wo ihr gemeinsam beraten könnt und wo du alles rauslassen kannst. Yvonne, kennst du diese Sendung hier? Dann weißt du, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Heute ist es die Petra. Und ich möchte sehr, sehr gerne, das ist eine super, super nette Frau, dass du gleich mit Petra noch ein bisschen redest. Okay. Ist das okay? Ja. Wir machen das ja so, du weißt, du legst jetzt auf und die Petra wird dich sofort zurückrufen. Mhm. Und ich bitte, dass, dass das dann auch sofort passiert. Okay. Ich wünsche dir alles, alles Gute und finde es auch sehr mutig, dass du angerufen hast. Und bedanke mich auch für das Vertrauen, dass du es hier erzählt hast. Ja, bitte sehr. Vielen Dank auch. Alles Gute und danke. Leg mal auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, tausend Dank. Tschüss, Yvonne. Tschüss, weiter so. Tschüss. Jetzt machen wir eine ganz kleine Musikpause. Hier ist 1Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist Domian, das Talkradio aus Köln und heute Nacht sind wir offen für alle eure Themen und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, ihr erreicht mich unter 0130 2911 und jetzt begrüße ich als nächsten den Uwe und Uwe ist 47 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Morgen. Weißt du, also die Worte meiner Vorrednerin irgendwie, also... Ich muss auch erstmal Abstand nehmen. Mhm. Gibt mir richtig tollen Namen, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Ich war vorher ja auch in Amerika und also, muss ich erstmal wirklich toll Abstand nehmen. Ich glaube, dass man das Leid überhaupt nicht ermessen kann, was das Mädchen mitgemacht hat. Das ist ein bisschen zu stark. Mhm. Aber naja, muss ich erstmal zu meinem Thema kommen. Ja. Ich muss erstmal wirklich, also das hat mich doch mächtig berührt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, ich glaube, das geht uns allen so. Ja, muss ich auch sagen. Versuchen wir mal die Kurve ja. Zu deinem Thema. Also Jürgen, mein Thema ist Fallschirmspringen. Mhm. Und zwar vor 2 Jahren habe ich meine Frau einen Vorschlag gemacht. Weißt du, da war eine Veranstaltung, so, heute fahren wir dahin. Und dann werden wir mal versuchen, ob wir wieder Fallschirmspringen. Mhm. Und wir beide haben dann also einen Tandemsprung gemacht. Weißt du? Also jeder ja. mit einem Fallschirmmeister. Und ihr hattet überhaupt keine Erfahrung vorher? Überhaupt nicht. Also es war, ich wollte das eigentlich schon mal vor längerer Zeit machen. Aber du weißt ja, das ist immer ein Problem. Ich erstmal musste Zeit haben, dann musste Wetterverhältnisse dementsprechend sein. Und dann muss eine Veranstaltung sein, wo du auch denn eben drankommst. Mhm. Ja? Also wenn da sehr viele vor dir sind, dann hast du ja auch keine Chance. Das dauert ja doch immer ein bisschen. Mhm. Na, und dann sind wir los. Du musst dir ja vorstellen, dann bekommst du so eine Kombi an. Mhm. So eine Lederkappe und eine Brille. Mhm. Nicht? Und dann geht das rein im Flugzeug. Mhm. Vorher wirst du noch ein bisschen eingewiesen und so weiter. Wird auch gefragt, nicht, ob du keine gesundheitlichen Beschwerden hast und Operationen vorher nicht. Mhm. Müssen sich ja immer ein bisschen absichern. Nicht? Klar, ja. Naja, und dann geht's rein im Flugzeug. Mhm. Und dann, wie gesagt, 3000 Meter Höhe. Und dann geht irgendwann die Luke auf. Ja, und man guckt drauf. Aber du kommst ja. Also meine Frau, die waren also mit dem Fallschirmmeister, du bist ja vorne, also bist ja vor dem, ja. Mhm. Weißt du? Du bist ja vorne, vor dem Fallschirmmeister, beim Tandemsprung bist du angeschnallt, ja. Mhm. Meine Frau, die sind dann gleich die Ersten gewesen. Mhm. Und also ich mit dem Fallschirmmeister, wir waren also die Letzten. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dann immer, ich saß gleich in der Nähe der Luke, ja. Mhm. Und mir wurde also immer, je mehr da rausgesprungen sind, mulmiger wurdest du. Bitte? Dass du mulmiger wurdest du. Desto mulmiger wurde mir, ja. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich wollte ja nur nicht kneifen, ja. Also ich glaube noch ein paar mehr. Dann hätte ich mir das doch noch echt überlegt, ja. Mhm. Ich wollte ja nur von meiner Frau nicht kneifen, ja. Mhm. Also wenn du denn an der Luke bist und der stößt sich dann ab, ja, dann ist ja sowieso zu spät. Ja. Aber den Kick, weißt du, wenn du aus so, also an der Luke und wenn du dann sozusagen in nichts springst, mhm, ja. Also du hast ja 1500 Meter freier Fall, ja. Du hast es dann gemacht. Irgendwann standst du mit deinem Meister da vor der Luke und dann, ja, seid ihr gesprungen. Ja, dann sind wir gesprungen. Und diese allerersten Sekunden während des Sprungs, jetzt beschreib das mal. Das stelle ich mir ganz, ganz irre und ganz spannend vor. Irre, Domian. Jürgen. Es ist völlig irre, also. Hast du Angst gehabt? Hast du geschrien oder fandest du es nur einfach fantastisch? Ich schrie nicht, aber ich glaube, du kannst erstmal gar nicht starten. Mhm. Also ein Stock fast der Atem. Weißt du? Mhm. Ich meine, du machst so ungefähr, ich habe mir das nachher sagen lassen, ungefähr mit 200 km/h. Weißt du? Wahnsinn, also, Wahnsinn. Fliegst du da runter. Aber es ist keine Angst, jetzt irgendwie nicht mehr lebend runterzukommen, nee, das nicht. Eine Faszination also, schon, hauptsächlich. Eine Faszination ist das schon. Es ist dermaßen eine Faszination. Mhm. Ich finde, das ist der Kick. Mhm. Wann wird dann der Fallschirm geöffnet? Noch? Ja, also 1500 Meter machst, mhm, du dann im freien Fall. Wie lange dauert der freie Fall? Ja, ungefähr. Guck mal, du machst da jetzt 200 km/h. Sind ja rund, warte mal, ungefähr 50 Meter, mhm, pro Sekunde sind, mhm, das. Also sagen wir mal eine halbe Minute. Mhm. Das kannst du denn nicht. Mhm. Ungefähr eine halbe Minute. Mhm. Und dann geht der Fallschirm auf. Mhm. Und wenn der Fallschirm aufgeht, das ist ungefähr so, muss ich dir vorstellen, als wenn er, dir kommt das vor, als wenn er nochmal hochkatapultiert ist. Mhm. Kommt es einem nur so vor? Kommt es einem nur so vor oder geht man wirklich nochmal ein bisschen hoch? Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich kann auch durch diese starke Abbremsung sein. Mhm. Da geht ein, ich stelle mir das auch so vor, dass also ein richtiger Ruck durch einen dann geht, ne? Kannst du glauben, richtiger Ruck, richtiger, ja, extremer Ruck. Und dann kommt einem alles ganz, ganz langsam wahrscheinlich, ja, vor, ne? Dann ist es so, das ist so ungefähr, weißt du, also wenn du mit, sagen wir mal, auf der Autobahn vielleicht 200 km/h fahren musst, mhm, und jetzt kommst du, willst du die Abfahrt da runter und fährst dann irgendwo auf eine Bundesstraße, willst, genau, du dann, ja, die Auffahrt oder Abfahrt denn, ne? Dann gehst du auch unheimlich runter, nicht? Ja. So ungefähr muss ich dir vorstellen, das ist. So, und dann, wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann endgültig oder bis ihr dann endgültig auf der Erde wart? Na, vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde, ja, vielleicht. Ja. Und war ja aus 1500 Meter. Und die Landung hat auch gut geklappt dann? Ja, also ich habe ja immer endlich gedacht, weißt du, dass die Landung, also dass das sehr hart ist. Mhm. Ich meine, du, wenn du vorne dranhängst, du musst ja dann sozusagen die Knie anziehen, dann macht ja alles dann ja falsch und meistens, sozusagen, weißt du. Aber das war also überhaupt nicht gemerkt. Mhm. Also war extrem. Eine ganz sanfte Landung. Ja, die hat auch eine schöne Punktlandung gemacht, ja, weißt du. Wir sind ja genau da wieder angekommen, wo wir. Also im Flugtrainer eingestiegen sind. Also du bist begeistert, dir hat das gefallen. Ja. Heißt das, dass du vielleicht demnächst das vielleicht sogar zu deinem Hobby machen könntest? Nee. Das nicht? Nee, zum Hobby nicht. Ich meine, ich würde es vielleicht nochmal machen. Ja. Also wir sind jetzt gut unten angekommen. Du hast uns das ausführlich geschildert, das, ja, kann man gut nachvollziehen. Ich habe mir das auch oft schon vorgestellt, was für ein Gefühl das wohl so sein mag. Danke für deinen Anruf und für die Schilderung, Uwe. Ja. Und schönen Gruß an deine Frau. Ja, schön. Schönen Morgen noch, oder? Ja, schönen Abend. Dank. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Iris und Iris ist 33. Ja, hallo Jürgen. Iris, guten Morgen. Dein Thema. Ich wollte nur sagen, unheimlich schöne Sendung und auch eine schöne Telefonstimme. Danke. Bitte. Eine schöne Telefonstimme. Ja, und ich bin eine sehr gute Hörerin von dir. Ich höre jede Nacht von dir. Mhm. So, ich habe das Thema, ich liebe einen 70-Jährigen. Du liebst einen 70-Jährigen. Du, ja, bist 33, sagen, ja, wir nochmal. Dein Thema, ich liebe einen 70-Jährigen. Ja, genau. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Aha. Und wie ist es zu dieser Liebesaffäre gekommen? Ja, den habe ich an der Tankstelle getroffen, diesen Mann. Und der war da, der hatte so die ganzen Karten da. Der hat der die, sag mal schnell, abkassiert, die Autos. Und da habe ich den kennengelernt. Achso, der hat ja gearbeitet an der Tankstelle. Ja, richtig. Mhm. Und hat er dich angemacht oder eher du ihn? Ich? Du ihn? Ja. Beschreib mir mal das erste Gefühl, was du hattest, als du ihn gesehen hast. Oh, habe ich gedacht, ein toller Mann. Aha. Ja. Was hat ihn so toll gemacht? Ach so, das ganze Wesen. Hat unheimlich liebe Stimme, hat er. Aha. Und sieht auch unheimlich lieb aus irgendwie. Aha. Und die Ausstrahlung hat dir wahrscheinlich dann auch gleich auf Anhieb gut gefallen. Ja, sofort. Hast du denn immer schon eher auf ältere Männer gestanden? Ja, schon immer an sich. Aber ich habe immer einen 65-Jährigen habe ich auch schon gehabt. Aha. Also das sind ja da fast immer, das könnte dein Opa könnte das sein, ne? Ja, fast. Ne, wenn man so traditionell denkt, ne? Ja, genau. So, und dann hast du ihn dann auch ein bisschen angebaggert. Mhm. Wie hast du das gemacht? Ach ja, ich habe ihn gut lieb zugelächelt und so habe ich gemacht. Und er wusste wahrscheinlich gar nicht, wie ihm geschah und war ganz glücklich, oder? Ja, genau. Ja, der hat ja vorher gerade seine Frau verloren, aha, seine zweite. Mhm. Jo. passiert einem ja wahrscheinlich als 70-Jähriger auch nicht alle Tage, ne? Dass da so ein knackiges junges Mädel kommt und sagt, hallo, scharfer Typ. Ja. So, und dann hat sich das dann entwickelt zwischen euch beiden. Ja, genau. Und jetzt seid ihr ein richtiges Paar. Ja, ja, da war ich mir gerade mit meinem dritten Kind schwanger. Warst du mit deinem dritten Kind schwanger? Ja. Von dem 65-Jährigen? Nein, von meinem Ex-Mann. Der, wie alt war der? 38. Das ging ja dann noch. Ja. So, lebst du auch mit dem 70-Jährigen zusammen? Nein, noch nicht. Das nicht? Nee, ich habe noch meine eigene Wohnung. Mhm. Das Kind ist nun da, klar. Ja, das Kind habe ich zwar schon, aber das lebt bei Pflegeeltern. Ach so. Ja, alle drei Kinder. Was sagt denn so deine Umwelt, deine Freunde und die Familie, dass du einen doch sehr viel älteren Mann hast? Ja, die sagen alle, ich hätte einen Vaterkomplex. Mhm. Hast du einen Vaterkomplex? Ja, glaube ich. Aber das ist dir wurscht? Ja, es geht doch. Was heißt es geht? Ja, ich liebe zwar meinen Vater, aber ich habe da auch ein bisschen Angst vor. So. Mhm, Der ist 5 Jahre jünger als mein Freund. Ah ja. Ich finde das letztendlich auch egal. Wenn du einen 70-jährigen Mann liebst, ist das doch völlig in Ordnung. Ja, klar. Ne? Letztendlich ist ja entscheidend, dass ihr beide glücklich seid. Ja, eben. Und welche tiefen psychologischen Ursachen das nun hat, ist völlig, völlig wurscht. Ne? Ja, also ich meine, der hat ein psychologisches Tief zu mir. Also der kann unheimlich nett mit mir sprechen, hört alles von mir, sich auch an, ne? Weil ich so viele Probleme mit meinen Kindern habe und so. Thema, Stichwort Sexualität. Ja. Was heißt aber oh? Aber hallo, sag ich dir. Da geht bei ihm die Post noch ab. Ja. Ja, das habe ich ja auch schon ausgiebig hier in dieser Sendung gelernt, dass, wenn man älter wird, diese Lust nicht unbedingt nachlässt. Ne? Nee, aber hallo. Also es ist für dich genauso befriedigend oder vielleicht sogar noch schöner als mit deinem 38-jährigen Ex-Mann. Ja, also ich finde noch schöner. Noch schöner. Ja. Macht dir das denn was aus? Also mit 70, das ist ja nun nicht böse gemeint, aber mit 70 ist man nun nicht mehr knackig und die Haut ist nicht mehr so straff. Damit jemand im Bett zu liegen, der halt schon so ein bisschen wabbelig ist und halt nicht mehr aussieht wie ein 20-Jähriger, was ja völlig normal ist. Nee, an sich hat er eine Haut wie so ein 20-Jährigen. Ach, das auch noch. Ja, und ist auch noch sehr, sehr knackig. Aber muss ich sagen, also man merkt ihm das Alter irgendwie nicht an. Ja. Nun hat man ja durchaus, also in der Regel, auch ganz verschiedene Interessen, wenn man so Mitte 30 oder Anfang 30 ist und mit 70. Wie kriegt ihr so eure Interessen? Du gehst dich ja gerne mal noch aus in die Disco oder so. Gar nicht. Gehst du nicht mehr? Ja. Nein, wir gehen mal so in Oper oder mal ins Theater oder mal schwimmen. Das ist irgendwie ganz schön. Mhm. Also das gefällt mir auf jeden Fall besser als so eine Disco. Mhm. Du sagst gerade, dass die Umwelt sagt, du hast einen Vaterkomplex. Ja. Das ist ja vielleicht noch nett gesagt. Aber gibt es dann auch Leute, die richtig die Nase rümpfen und schäbig über euch reden? Ja, dann seine eigenen Kinder. Die eigenen Kinder? Mhm, die hat 8 Kinder noch. Mhm. Und 2 Stiefkinder hat er noch und die reden so ein bisschen komisch. Also heißt denen passt das nicht. Ja. Heißt das, dass ihr gar keinen engen Kontakt dann zu seiner Familie pflegen könnt? Ah, es geht so. Mhm. Es geht. Also die kommen jetzt zwar am 2. Mai zu seinem Geburtstag alle, aber so ein richtiges Verhältnis haben die auch nicht mehr. Mhm. Aber du bist dann auch auf dem Geburtstag, ja, ne? Ja, natürlich. Und die schneiden dich dann auch nicht gerade, aber das ist irgendwie distanziert. Ja, doch. Ja, wir wollen jetzt auch dieses Jahr noch heiraten. Das wollt ihr auch noch? Ja, sicher. Geht dir denn das manchmal durch den Kopf? Also mit 70 ist man ja näher an dem Ende des Lebens, ne? Nach aller Wahrscheinlichkeit, als mit 30 Jahren. Ja, dass wenn in 10 Jahren, dann bist du erst 43 und ist er 80 Jahre alt. Geht dir das durch den Kopf schon mal, dass ihr gar nicht vielleicht so eine lange Zukunft haben werdet? Doch, das stimmt. Aber er meint, seine Eltern wären auch über 90 geboren, wird er dann auch so alt. Ach so. Ja. Gute Aussichten, ne? Wenn er über 90 wird und dann auch so fit ist, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Der hat auch keine runzlige Haut oder so. Gar nichts. Gar nichts. Also überhaupt nicht. Du bist richtig rundum zufrieden in, ja, dieser Liebe. Also ich finde das sehr schön und ich beglückwünsche euch auch dazu. Ja. Und möchte wirklich, ich habe hier mal ein Gespräch geführt mit einer Frau, die war Anfang 60 und die hatte so einen jungen Freund und die hat mir damals erzählt, dass sie mit 60 zum ersten Mal richtig tolle, erfüllte Sexualität erlebt hat. Ja, Jürgen, ich wollte dich nochmal was fragen. Ja. Und zwar, könnte ich vielleicht nochmal mit einem Psychologen sprechen? Ja, darf ich fragen, warum? Wegen dieser Angelegenheit? Ja, deswegen meinen Kindern ist das. Wegen einer anderen Thematik? Ja, genau. Ja, das können wir machen und dann wirst du gleich nochmal zurückgerufen. Ich danke dir für deinen Anruf. Und will ich nochmal zurückrufen? Nee, wir werden dich anrufen. Aha, ist ja. Gut. Und danke, ich wünsche euch und eurer Liebe alles Gute. Ja, danke Jürgen. Tschüss Iris. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen Sabrina, 25 Jahre. Ja, hallo. Sabrina. Ja. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Ja, ich rufe aus einem Grund an. Es geht darum, ich bin einen Schwulen verliebt. Ach du lieber Gott. Ja. Lass es sein, Mädchen. Ja, nein. Er ist nicht ganz schwul, er ist also B. Wirklich? Oder redest du dir das ein? Nein. Ich habe ein Verhältnis mit ihm gehabt und habe noch eins. Mit ihm? Ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen über ihn. Wann hast du ihn kennengelernt? Vor 2 Jahren. Ja. Na, 2,5. Und da haben wir uns kennengelernt. Und da waren wir zusammen. Da war noch nichts. Da war er noch nicht schwul. Oder wie, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Mhm. Ja. Und jetzt seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, hat er halt gesagt, dass er auch auf Männern steht. Mhm. War, und ihr wart vorher schon so richtig zusammen als Pärchen oder nur befreundet? Unoffiziell, weil ich in einer Beziehung drin bin. Mhm. Aber es war schon ein Verhältnis, eine Affäre, ja, alles, ne? Richtig, ja. Mhm, ja. Alles, was dazu gehört. Mhm. Ja, dann waren wir zusammen und jetzt halt seit einem dreiviertel Jahr hat er gesagt, er steht auch auf Männern, aber lässt halt die Finger nicht von mir, er liebt mich, er will eine Familie mit mir und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er steht auch auf Männern, also nochmal im Klartext gefragt, ihr seid ein Paar, ne? Wenn wir zusammen sind und sehen, ja, auf jeden Fall. Also was Sexuelle betrifft, immer. Würdest du denn sagen, das ist deine Beziehung, dein Freund? Ja, mein Traummann wäre es, ja. Ja. Ich frage deshalb, ob ihr formal euch als Pärchen versteht. Ja, so, alles stimmt alles, ja. Stimmt alles, ja. Er sagt, er steht auch auf Männer. Heißt das denn, dass er auch dem nachgeht und auch Affären mit Männern hat? Jein. Also zu mir hat er gesagt, er hätte noch nie was damit gehabt. Also er geht in den schwulen Treffen, alles das auf jeden Fall. Das geht er? Ja, ja. Und da ist noch nichts abgegangen? So viel er mir gesagt hat, nein. Glaubst du das? Jein. Also nein, ich glaube es eigentlich auch nicht so, obwohl ich gar nicht Näheres weiß. Ja, also naiv bin ich nicht. Ich denke es mir mal schon, dass es mir nicht zugestehen würde. Ja. Empfindest du dieses als Fremdgehen, wenn es dann passiert oder passiert ist? Wenn ich dabei bin in so einem Club oder so, ja, dann stört es mich. Aber wenn es mir erzählt, dann stört es mich nicht. Dann stört es dich nicht. Ah. Also du könntest dir durchaus eine Beziehung zu diesem Jungen vorstellen, wenn er weiterhin seine Affären mit anderen Männern hat. Nicht so richtig, nein. Doch nicht so richtig. Nein, da hätte ich zu viel auch Angst um Krankheiten und so. Also da wäre es bei mir aus. Mhm. Ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Weil also Sabrina, ganz entscheidend ist, es ist seine Position. Da musst du den auch nageln, was er wirklich will. Und letztendlich muss er sich ja schon, das ist auch dein Recht, muss er sich entscheiden. Mhm. Er kann natürlich nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Ne? Er kann nicht dich lieben und mit dir irgendwie zusammen sein wollen. Und auf der anderen Seite, finde ich zumindest, meine Auffassung, und auf der anderen Seite dann seine schwule Welt erleben. Ja. Da sollte er für sich schon Klarheit schaffen, ne? Und die Verhältnisse auch dann ordnen. Mhm. Und das musst du bestimmen, indem du immer wieder mit dem redest und klar sagst, ja, wo liegen die Prioritäten, was willst du? Willst du letztendlich doch deine schwule Seite leben? Er weiß es selber noch nicht richtig. Also er weiß nicht, wo er hingehört. Dann musst du ihn fragen, ob er es ausprobieren will. Wenn er es ausprobieren will, ist das natürlich kein gutes Zeichen oder keine gute Voraussetzung für eure Beziehung. Mhm. Ne, dann wäre eine Trennung vielleicht doch angesagt. Aber so, dieses Mischmaschwerk, da, wie du es jetzt beschrieben hast, das geht nicht. Ich glaube, dass du da auch unglücklich wirst auf Dauer. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Also, du musst mehr mit dem reden und musst ihn auch zwingen, dass er eine Entscheidung trifft, wie er sich nun weiter verhalten will in seinem Leben. Ja, ich meine, wenn wir zusammen sind, da verhält er sich ja ganz normal. Ja gut, aber... Wenn wir in irgendein Klischee reingehen, dann klar. Ist Feierabend. Also, ganz schlimm. Also, lass es nicht mit dir machen und red mit dem Jungen richtig. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, gell? Sabrina, alles Gute. Ja, danke, tschüss. Ciao. Jetzt ist jemand dran mit einem ungewöhnlichen Namen, 17 Jahre alt, und er heißt Scholt. Ja, hallo, Dumian. Ist das dein Vorname? Ja, das ist mein Vorname. Ist das ein wirklicher Vorname? Ja, das ist ein ungarischer Name. Ist Scholt. Ja, Scholt, Z-S-O-L-T. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Und zwar, mein Thema ist, mein bester Freund ist rechtsradikal. Und da ich ja auch aus... Also ich bin in Ungarn geboren und als ich 4 war, hat sich meine Mutter, also die ist deutsch, die hat sich dann von meinem Vater geschieden. Und wir sind dann nach Deutschland gezogen und dort habe ich dann halt einen Freund kennengelernt und mit dem bin ich dann auch aufgewachsen, aber erst dann ungefähr, wo er 11 oder so war, ist er dann in ein Heim gekommen, weil seine Mutter ihn immer geschlagen hat. Und als er dann halt aus dem Heim rausgekommen ist, dann hat er, also war er halt dann so rechtsextremistisch. Und wie lange hast du jetzt schon wieder Kontakt mit ihm? Ja, ich habe also da schon jetzt die ganze Zeit habe ich schon wieder mit ihm Kontakt. Also mehrere Jahre? Ja, also ich bin sozusagen mit ihm aufgewachsen. Ja, er war dann 2 Jahre im Heim. Und du bist, und du bist sehr eng mit ihm verbunden? Ja. Ist das eine enge Freundschaft? Ja. Und was heißt denn rechtsradikal? Was denkt er, was macht er? Also er erzählt mir dann immer, wenn er dann halt Türken und was weiß ich, Russen und alles zusammenschlägt, also du ja dann damit rumbranzen vor anderen, vor meinen Freunden und, ich spreche ihn dann auch immer darauf an und sage zu ihm, also hast du gehört, ich bin irgendwo und warum machst du das nicht mit mir? da rede ich mit ihm, aber er tut dann immer halt das Thema wechseln und will darüber einfach mal reden. Mhm. Ist er vermutlich, ja, er ist dann in einer Gruppierung organisiert, ne? Ja. In einer Partei oder in irgendeiner Gruppe halt, in einer Skin-Gruppe oder ja, sowas. Ja, genau. Mhm. Wie erklärst du dir das denn, dass er dann, obwohl du eigentlich in sein Feindbild reinpassen müsstest, wieso er mit dir Kontakt hat? Also ich denke mal, das hängt damit zusammen, weil ich halt mit ihm aufgewachsen bin. Das heißt, er hat schon Vertrauen zu dir und ja, er schätzt dich auch. Ja, genau. Mhm. Aber das ist vielleicht genau die Chance, Scholz, die du hast. Nämlich, wenn er Respekt vor dir hat und dich in irgendeiner Weise mag oder als Freund schätzt, dann hast du auch die Möglichkeit, auf den einzuwirken und ihm klar zu machen und immer wieder zu reden, dass das scheiße ist, was er da macht. Dass das nicht der richtige Weg ist. Dass Leute verprügeln, egal ob das Türken Deutsche verprügeln oder Deutsche Türken verprügeln, dass immer Hirnriss ist, dass das nicht der Weg sein kann. Ne? Und diese Chance finde ich, dass du die am Schopf packen solltest und das nicht einfach so hinnehmen solltest, was er macht, sondern ihn immer wieder ein bisschen bearbeitest und immer wieder und ihn versuchen aus der Szene rauszuholen und ihm deine Freundschaft ganz klar auch immer wieder anbietest. Ja, ich habe ja eigentlich schon oft genug mit ihm geredet, aber er tut dann einfach das Thema wechseln, kommt dann aber anderes Thema. Ist klar, das wird vielleicht auch nicht so schnell von heute auf morgen gehen. Es gibt ja das schöne Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein, ne? Dass du da immer wieder rangehst und ihm das klar machst und dir auch Argumente ausdenkst und dir vielleicht Geschichten erzählen lässt, was er alles anstellt. Und dass du dann deinen Kommentar loslässt und sagst, dass das nicht gut ist und dass es irgendwann auf ihn nochmal zurückfällt und so weiter. Ich glaube, das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Ich meine, es zeichnet ihn ja aus, dass er jemanden wie dich noch mag und einen Kontakt hat. Und da musst du anfassen, das finde ich wichtig. Versuch mal. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, Scholz. Tschüssi. Herzlich willkommen, Claudia, 28 Jahre. Und da ist irgendwie auch ein Frank im Hintergrund, der ist 30 Jahre. Wen habe ich jetzt am Telefon? Ja, hier ist erstmal die andere. Die Claudia. Ja. Die Claudia. Claudia, dein oder euer Thema? Ja, also unser Thema ist einfach, dass wir eine Neigung an uns entdeckt haben, die uns sehr überrascht hat, weil, müssen wir sagen, wir haben in uns unsere Traumpartner gefunden. Ihr habt in euch euren Traumpartner gefunden? Ja, also er ist ein absoluter Traummann und... Gratulation! Ja, danke. Wer kann das schon sagen, ne? Das können nicht so viele sagen. Ja, zumal ich auch schon geschieden bin und schon einiges erlebt habe. Ja. Und schon einiges hinter mir habe und kann also wirklich sagen, das ist der Mann meines Lebens. Mhm. Und umgekehrt sagt er das auch immer zu mir. Und jetzt habt ihr irgendwas entdeckt? Ja, jetzt haben wir eine Neigung an uns entdeckt. Das heißt, er hat sie zuerst an sich entdeckt. Das heißt, er wollte gerne... Claudia, ich muss dich mal unterbrechen. Ja. Meine Regie sagt mir hier, schreibt mir auf den Computer, du hast irgendeine Freisprechanlage. Kann das sein? Nein, wir haben aber eine Konferenzschaltung. Ach so, okay, also weil die Leitung nicht so ganz doll ist. Versuch mal schön laut zu sprechen, richtig voll Stoff in den Telefonhörer rein. Ja, ist das besser? Ja, so ist besser. Alles klar. Also ihr habt eine Neigung entdeckt an euch. Erst dein Freund. Ja, also er hat mir den Vorschlag gemacht, ob wir nicht mal zusammen mit einem Mann zusätzlich Sex haben wollen. Mhm. Und ich war erst erstaunt darüber, und aber auch nicht direkt erschreckt, sondern wir haben darüber gesprochen. Und wir reden auch sehr viel und wir haben uns erst überlegt, ob wir vielleicht in einen Swingerclub gehen. Mhm. Das wollten wir dann auch machen. Und wie es dann soweit war, habe ich einen Rückzieher gemacht. Warum? Ja, weil ich habe gesagt, ich kann nicht mit einem fremden Mann zusammen Sex haben, weil man weiß ja heutzutage im Zeitalter von AIDS und so, ist es doch alles, zu überlegen. Mhm. Nun gut, da kann man sich ja schützen, indem man safer Sex macht. Gibt es noch eine andere Aversion bei dir, ein anderes Bedenken, wo du sagst, deshalb möchte ich es eigentlich doch auch nicht gerne machen? Na, es ist einfach so, dass ich das mit einem fremden Mann nicht kann. Ja, ja. Und jetzt habe ich aber schon von meiner Schulzeit her kenne ich einen Mann. Mhm. Und mit dem, wenn wir uns getroffen haben, dann war da immer so ein gewisses Kribbeln. Aber jetzt keine Gefühle, sondern einfach nur rein sexuell. Das heißt, mit dem könntest du dir das vorstellen? Ja, und es ist auch so, wir haben uns vor einiger Zeit wieder getroffen auf einem Klassentreffen. Und da ist es dann, naja, wir haben dann halt rumgemacht und so. Und der Du und der Typ? Ja, genau. Rumgemacht und heißt was? Rumgeknutscht oder wie? Ja, genau. Ja, ah ja. Und jetzt waren wir dann vor zwei Wochen wieder auf Besuch dort. Und es war so, dass wir uns wieder getroffen haben, alleine. Und wir waren da mal zusammen trinken. Und ja, dann hat er sich von seinem Freund den Wohnungsschlüssel geben lassen. Also hat er dann praktisch schon freie Bude. Ich muss dazu sagen, er ist verheiratet und hat ein Kind. Also ist jetzt irgendwas passiert zwischen dir und ihm schon? Ja, genau. Aber noch nicht mit deinem Freund und also zu dritt noch nicht? Zu dritt noch nicht. Aber das würdest du ganz gerne wollen? Ja, und ich habe ihm das auch gesagt. Und was hat er gesagt? Er wäre nicht abgeneigt. Jetzt gib mir mal den Frank. Jetzt bin ich ganz gespannt auf Frank. Ja, alles klar. Okay, Claudia. Hallo, Domian. Frank, ich grüße dich. Du wärst auch nicht abgeneigt, mit diesem ehemaligen Schulfreund von Claudia dann vielleicht mal einen flotten Dreier zu wagen? Nein, eigentlich nicht. Weil die Idee kommt ja von dir, ne? Ja, das ist richtig. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du jetzt diese Ambitionen hast, das mit einem Mann macht? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich war früher unheimlich eifersüchtig. Und wir hatten dort viele Grabenkriege geführt. Und da hat halt irgendwo ein Umdenken stattgefunden. Und ja, und mittlerweile ist es halt so, dass mir das nicht ausmacht. Im Gegenteil, für mich ist das ein Kick eigentlich. Wäre es denn für dich genau oder nicht vielleicht auch genauso schön, wenn eine andere Frau damit dazu käme? Also wenn ihr zu dritt wärt, zwei Frauen und du? Nee, eigentlich weniger. Das ist nicht so meine Richtung. Das ist nicht deine Richtung? Nee, ja. Eigentlich nicht. Bist du denn bisexuell oder sollte das dann doch auf herkömmlichen Bahnen laufen? Auf herkömmlichen Bahnen. Ja, also, dann steht doch eigentlich jetzt dem Ganzen nichts im Wege. Ihr habt da einen Typ und der Typ sagt auch, er würde es gerne wollen. Du willst es, deine Freundin will es. Warum macht ihr es nicht? Ja, es ist vom Zeitlichen her haut es noch nicht ganz hin. Ach, erzählt doch nicht. Ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, genau. Also, das heißt doch, ihr könntet das jetzt einfädeln, ne, und organisieren. Ja, sind wir auch schon kräftig dabei. Wann soll es denn passieren? Ja, also, es ist so, dass seine Frau mit dem Kind eine Freizeit fährt über das Wochenende. Jetzt kommendes Wochenende? Nein, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Zwei bis drei Wochen. Und ich habe ihn eingeladen. Aha. Und ja, es ist einfach mal abzuwarten, was eigentlich passiert. Okay. Ja. Vielleicht er doch einen Rückzieher macht. Also wir sind alle ganz gespannt und wir warten natürlich alle ab, was in zwei bis drei Wochen passiert und ob Claudia und Frank dann den gewünschten Partner da auch dann ins Bett kriegen. Ja. Ihr seid euch alle einig. Da bleibt mir noch einfach nur zu wünschen, viel Erfolg bei der Aktion und vor allen Dingen viel, viel, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Tschüss zusammen. Und noch viel Spaß bei deiner Sendung. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Ciao. Matthias, 35 Jahre alt. Hallo? Ja. Ja, grüß dich, Domian. Matthias, guten Morgen. Ja, also bei mir ist folgendes Thema, ich habe ein Problem, also das ist eine Sucht und es ist weder Zigaretten, Alkohol noch Drogen, es ist der Fußball. Der Fußball? Jo. Kann ich total nachvollziehen. Jo, ich bin also Wochenende für Wochenende, vom Freitag bis Sonntagabend unterwegs. In Stadien? In verschiedenen Stadien, ja. Ich auch, dass wir uns noch nie gesehen haben. Ja. Das ist ja ein Ding. Du hast aber folgendes Problem. Ich bin verheiratet. Ja. Und das geht ja nur ganz schön in die Finanzen. Und die Frau ist eifersüchtig auf den Fußball mittlerweile? Nee, die Frau, die will ausziehen. Was will die? Ausziehen. Die will ausziehen, deshalb? Ja. Mensch. Weil das geht jetzt schon. Also, du sagst, es geht in die Finanzen. Du gibst da richtig Kohle für aus, weil du vermutlich auch rumreist, ne? Ja, 1000 Mark gehen da schon drauf im Monat. 1000 Mark? Ja. Das ist zu viel. Ja, nur ist es soweit, Ende des Monats löse ausziehen. Sag mir nochmal, du reist dann an den Wochenenden wirklich so durch die Republik? Nee, nicht bloß durch die Republik. Es geht dann auch international. Was war deine weiteste Reise bisher in Sachen Fußball? Mailand. Mailand, was ist dein Verein? Das ist der Dresden Sportclub, ist das ein Begriff? Ja, klar. Helmut Schön, okay. Ne? Ja, natürlich. Ja. Mein Verein ist ja der erste FC Köln. Was hältst du denn davon? Die sind ja ein bisschen glücklos zurzeit. Ja, sicher. Hallo? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Hallo? Hallo? Matthias, hier, ich habe hier irgendein Knöpfchen gedrückt, was ich nicht hätte drücken dürfen. Ja, Nur, das ist, und das Schlimmste ist dann immer die Sommerpause, das kribbelt so richtig. Dann hast du Entzugserscheinungen. Ja. Was machst du denn, wenn es im Sommer keinen Fußball gibt? Was tust du dann? Ja, was tue ich da? Guckst du dir alte Videos an mit ja. Fußballspielen? Und das Schlimme ist auch, das Spiel ist dann, also auf die Fahrten, da spielst du dann so Kapriolen, also Alkohol sowieso, ne? Ja. Und, ja, da geht also schlimm und die Gewalt in den Stadien. Aber da machst du nicht mit, ne? Ja, nee, du klingst ja ganz friedlich. Also bin ich raus. Ja. So, jetzt aber mal, jetzt wird's ernst. Die Frau, deine du bist verheiratet? Ja. Gibt's auch Kinder? Ja, einen Sohn habe ich. Wie alt ist der Sohn? 16. 16 schon, mhm. Die Frau will dich allen Ernstes jetzt deshalb verlassen? Ja, klar, sicher. Also es hat richtig Ehekrach gegeben bei euch? Ja, man kommt ja dann auch nicht gerade nüchtern nach Hause und so. Das geht schon eine ganze Weile. Also du hast den Eindruck, dass es schon ernst jetzt wird? Das ist nicht mehr so lustig und zum Rumflachsen? Nee, ist schon schlimm. Also das ist so schlimm und das sehe ich auch selber ein. Also wenn das Wochenende kommt, ich sag's mal so, da ist mir die Ehe egal. Da geht's los, da geht's auf Tor. Matthias, ich habe manchmal einige Male hier schon Männer am Telefon gehabt, die haben ihre Autos so sehr geliebt. Ne, den tiefer gelegten GTI mit breiten Reifen und sowas. Und die frage ich dann immer, wenn ihr vor der Entscheidung stehen würdet, die Frau, die Freundin oder der GTI, dann sagen die meistens immer der GTI. Jetzt frage ich dich natürlich auch, die Frau, die sich eine Nette ist, oder der Fußball. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, ich jetzt setze dir die Pistole auf die Brust und sage, hier, du musst entscheiden. Jetzt Fußball. Mann, hoffentlich schläft deine Frau schon ganz tief jetzt. Nee, die hat einen Ton weggedreht, damit es keinen Rücken hat. Matthias, ja. Liebst du deine Frau? Ja. Ja. Sagen wir jetzt mal ja, weil sie ja vielleicht doch noch ein bisschen mithört. Ist dir denn schon doch auch was gelegen an der Familie und der Ehe? Ja, Domian, weißt du, das war am Anfang war das so, da habe ich versucht, dass sie mit ins Stadion kommt. Mhm. Ja. Aber ist nicht ihre Sache. Macht ihr und dass wir auch mit dem Auto nach Altrad gefahren sind. Und da war irgendwie, sie hat's gemacht, aber war so ihr stiller Protest war dabei. Sie hat kein Interesse, sie ist mit ins Stadion gekommen. Matthias, dann versuch es doch so hinzudrehen. Dann rette doch du kannst doch nicht deine Ehe da gefährden wegen des Fußballs, bei allem Verständnis. Versuch doch einen Kompromiss, einen Mittelweg. Ja, und der wäre? Ja, der wäre, dass du halt ein bisschen runterfährst, die Fußballgeschichte, und nun nicht jedes Wochenende da auf die Rolle gehst, sondern dich auch mal vielleicht jedes zweite Wochenende oder jedes dritte Wochenende auch mit deiner Frau beschäftigst und mit ihr mal einen Ausflug machst oder weiß ich irgendwie, dass ihr beide was Schönes zusammen erlebt. Man kann ja beides miteinander verbinden. Ja, wenn das möglich ist, aber es funktioniert offensichtlich ja nicht mit deiner Frau. Du kannst ja nicht mit dahin schleppen in das Fußballstadion. Nee, das geht nicht. Dann denk dir doch irgendetwas aus. Wenn du wohin fährst, dass du vielleicht ins Fußballstadion gehst und sie irgendwas anderes macht und abends macht ihr wieder was zusammen. Oder haben wir doch alles versucht. Das funktioniert nicht. Nee, hat nicht funktioniert. Dann verbinde es eben nicht, sondern lass wirklich einige Wochenende frei für die Frau. Das muss da wirklich sein, Mensch. Weißt du, wie schwer das ist? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich nehme jeden Montag, was du jetzt gerade gesagt hast, das nehme ich mir jeden Montag morgen vor. Und dann denk mal. Dann kommt der Freitag, da kribbelt. Ja, und dann denk mal an das Geld. Ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht gerade im Geld schwimmst. Nee. Normaler Arbeitnehmer. Ja, siehst du. Und da sind 1000 Mark im Monat verdammt viel Geld, ne? Ja, und es gibt sicher einiges im Haushalt oder sowas, was auch angeschafft werden müsste und wo deine Frau dann auch zurückstecken muss. Ja, hast recht, das stimmt. Also jetzt mal unter uns Männern ein bisschen runterfahren. Okay. Also so ein Waschlappen kannst du nicht sein, der da sagt, ich muss zum Fußball. Ja, du kannst da auch ein bisschen gegen dich angehen und sagen, so, ich entscheide das jetzt, zweimal im Monat oder so ist Family-Wochenende. Ja, ich werde es tun. Meinst du? Meinst du, das geht? Versuchen. Wann ist denn der nächste Fußball geplant, Ausflug geplant? Am Tun durch was? Nächste Woche in der Heimspiel. Nächste Woche in der Heimspiel. Okay, das ist dann in Dresden? Ja, das ist das Heinz-Steier-Stadion in Dresden. Ja, genau. Das hat nicht mit Dynamo Dresden zu tun. Und du wohnst auch in Dresden? Ich wohne in Dresden. Du wohnst in Dresden, ja. Okay, das ist ja kein Problem. Aber dann mach mal Pläne jetzt vielleicht für Ostern, dass Ostern du mit deiner Frau was unternimmst. Das hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen. Siehst du, das ist doch schon mal ein Anfang. Lieber Matthias, ich will keine schlechten Sachen hören aus Dresden von dir und deiner Frau, sondern ich will, dass ihr wieder ein bisschen glücklicher seid miteinander. Okay? Okay. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, Matthias. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Valier Scholten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Zuhören, fürs Mitmachen. Morgen Nacht haben wir eine Themennacht. Und da heißt unser Thema, da fliegt mir doch das Blech weg. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, euch zu überlegen, wo euch so das Blech schon weggeflogen ist. Oder wovon, worüber ihr sagt, Mensch, da fliegt mir doch das Blech weg. Und darüber werden wir uns morgen unterhalten. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und um 1, ich hoffe, dass wir pünktlich dann auch im Fernsehen sind, um 1 Uhr sind wir dann im Fernsehen und im Radio bei 1 Live, hier Talk Radio Domian. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.